Nach diesen Begebenheiten verlieh der König Ahasveros Haman, dem Sohne Hamedatas, dem Agagiter, eine hohe Stellung und zeichnete ihn hoch aus und setzte seinen Stuhl über den aller Fürsten in seiner Umgebung. Und alle Diener des Königs, die im Tore des Königs waren, beugten die Knie und warfen sich nieder vor Haman, denn dies hatte der König für ihn angeordnet. Aber Mardachai beugte die Knie nicht und warf sich nicht nieder. Da sprachen die Diener des Königs, die im Tore des Königs waren, zu Mardachai: Warum übertrittst du das Gebot des Königs? Und als sie es tagtäglich zu ihm sagten, ohne dass er auf sie hörte, meldeten sie es Haman, um zu sehen, ob man die Ausrede Mardachais gelten lassen werde, denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er ein Jude sei. Und als Haman wahrnahm, dass Mardachai weder seine Knie vor ihm beugte, noch sich niederwarf, da wurde Haman voller Zorn. Aber es erschien ihm verächtlich, an Mardachai allein Hand zu legen, denn man hatte ihm mitgeteilt, welchem Volke Mardachai angehöre, und so trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreiche des Ahasveros, die Volksgenossen Mardachais, zu vernichten. Im ersten Monate, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahre des Königs Ahasveros, warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman, von einem Tage zum andern und von einem Monate zum andern, und es fiel das Los auf den 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Und Haman sprach zum König Ahasveros: Es gibt ein Volk, das zwischen den Völkern in allen Provinzen deines Reichs zerstreut und abgesondert lebt, ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volks verschieden, und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht, so dass es für den König unangemessen ist, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem Könige recht ist, so möge schriftlich angeordnet werden, sie zu vertilgen, und zwar will ich 10.000 Talente Silbers in die Hände der Schatzbeamten darlegen, damit sie es in die Schatzkammern des Königs überführen. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und übergab ihn Haman, dem Sohne Hamedatas, dem Agagiter, dem Widersacher der Juden. Sodann sprach der König zu Haman: Das Silber sei dir übergeben, und mit dem Volke magst du verfahren, wie es dir gut dünkt. Da wurden die Schreiber des Königs berufen, am 13. Tage des ersten Monats, und ganz so, wie es Haman anordnete, erging schriftlicher Befehl an die Satrapen des Königs und an die Statthalter über die einzelnen Provinzen und an die Obersten der einzelnen Völker, gemäß der Schrift jeder einzelnen Provinz und gemäß der Sprache jedes einzelnen Volks. Im Namen des Königs Ahasveros wurde der Befehl erlassen und dann mit dem Siegelringe des Königs versiegelt. Und die Schreiben wurden durch Eilbauten in alle Provinzen des Königs gesandt, mit dem Befehl, alle Juden zu vernichten, zu töten und umzubringen, sowohl Junge als Alte, Kinder und Weiber, an einem Tage, am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, und ihr Besitztum wie herrenloses Gut zu plündern. Der Wortlaut des Schreibens ging dahin, es solle in jeder einzelnen Provinz ein Gesetz erlassen werden, so dass es bei allen Völkern kund würde, damit sie auf diesen Tag bereit wären. Die Eilbauten zogen auf den Befehl des Königs eilends aus, sobald das Gesetz in der Burg Susa erlassen worden war. Der König aber und Haman setzten sich nieder zum Gelage, während die Stadt Susa in Bestürzung geriet.